Der Himmel wäre nicht der Himmel, wenn Christus nicht da wäre. Er ist das Zentrum des Himmels. Das Zentrum der Anbetung, der Aufmerksamkeit und der Liebe des Himmels. Das ist das Schönste an der Entrückung. Wir werden ihn sofort von Angesicht zu Angesicht sehen. Hast du bemerkt, dass der Vater sich über jeden freut, der seinen Sohn in der Anbetung zu ihm bringt? Mit anderen Worten, du bringst das Bewusstsein für die Liebe von Jesus zu dir mit. Du bringst zu ihm das Bewusstsein, dass Jesus dein Retter ist, dass er sein Leben am Kreuz für deine Sünden hingegeben hat. Woher wissen wir, dass Gott daran Freude hat? Weil jedes Mal, wenn im Alten Testament ein Brandopfer dargebracht wurde, Gott ein Wunder wirkte. Er schenkte ihnen den Durchbruch. Amen. Der Opfernde, der wegen seiner Sünden kommt, bringt ein Lamm ohne Makel, ein Bild für Jesus, zu dem Priester, der Gott vertritt. Und der Priester untersucht nicht den Opfernden, das ist ja klar, er ist wegen seiner Sünden gekommen. Das ist der Fehler, den viele Menschen machen. Selbst nachdem sie zum Glauben gekommen sind, sind sie immer noch zu sehr auf sich selbst fokussiert. Ob sie sich an diesem Tag würdig fühlen, mit Gott zu sprechen, ob sie glauben, dass Gott ihre Gebete erhören wird, weil sie schlechte Nachrichten über ihren Gesundheitszustand bekommen haben und denken, heute bin ich nicht in der richtigen Verfassung, weil ich meine Bibel nicht gelesen habe. Sie denken immer nur an sich selbst, an ihr Verhalten, ob es gut oder schlecht war. Aber mein Freund, es geht nicht um dich, sondern um dein Lamm. Du bringst dein Lamm zu Gott. Was bedeutet das? Du erinnerst den Vater an seinen Sohn, den Sohn, den er liebt. Jesus sagte, darum liebt mich mein Vater, weil ich mein Leben niederlege. Der Vater hat den Sohn schon immer geliebt. Selbst bevor Jesus auf die Erde kam, liebte der Vater ihn. Im Buch der Sprüche heißt es, täglich war ich seine Freude, schon vor der Schöpfung. Und doch hat Gott dich so sehr geliebt, dass er dir seinen eingeborenen Sohn gab. Wer sind wir, dass Gott uns so sehr liebt und uns seinen Sohn gab? Nicht einen Engel, nicht Gabriel oder Michael, den Erzengel, sondern seinen Sohn. Den Sohn, den er liebt. Für dich. Für mich. Wow. Gott liebt dich. Und wenn du seinen Sohn bringst, erfüllt das Gottes Herz mit Freude. Gott schaut nicht mehr auf den Opfernden. Gott sieht seinen Sohn. Der Opfernde tut dann etwas vor dem Priester. Er legt seine Hände auf das Lamm. Das Handauflegen bedeutet Identifikation. Das heißt, von nun an sieh mich nicht mehr in meiner Sündhaftigkeit und all meinen Fehlern, sondern sieh mich in diesem Lamm. Jedes Mal, wenn du dein Vertrauen in Jesus setzt, siehst du, ich predige wieder das Evangelium, Amen. Denn wir leben jeden Tag vom Evangelium. Deshalb feiern wir das Abendmahl, weil Jesus sagte, tut dies zu meinem Gedächtnis. Er möchte, dass wir uns an ihn erinnern, besonders an seine hingebungsvolle Liebe, mit der er für dich gestorben ist. Er möchte, dass wir uns oft daran erinnern. Du bringst also das Lamm vor den Vater und identifizierst dich mit dem Lamm. Das haben viele von euch getan, als ihr euer Vertrauen in Christus gesetzt habt. Und von dem Moment an, in dem du dein Vertrauen in Christus gesetzt hast, sieht Gott dich nie wieder als den alten Menschen an. In Gottes Augen ist der alte Mensch vergangen. Gott sieht dich in all der Herrlichkeit, in all der Annahme, in all der Gunst und dem Wohlgefallen, die sein Sohn bei ihm hat. Amen. Denn so wie Jesus ist, so sind wir in dieser Welt. Genauso wie Gott uns alle anschaut, egal wie sehr wir uns bemühen, besser zu werden. Wir sind nicht wegen unserer eigenen Sünden verdammt, sondern wegen der Sünde Adams. Und dann zusätzlich wegen der Sünden, die wir selbst begehen. Aber der Grund, warum wir sündigen, ist die sündige Natur, die von Adam kommt. Also hat Gott einen zweiten Adam gesandt. Und auch dieser musste als Mensch kommen. Es gab keinen anderen Weg. Jesus musste als Mensch kommen. Er kam im Fleisch, starb am Kreuz. Und als er am Kreuz starb, starben alle Nachkommen Adams, die erste Schöpfung eines Menschen, in ihm. Es ist, als ob Gott sagt, in dieser Schöpfung Adams gibt es nichts Gutes. Sein Fleisch ist voll von Sünde und Verderben. Also machte Gott mit dem alten Adam Schluss und wir alle starben mit unserem alten Menschen. Und in der Auferstehung von Christus gibt es einen brandneuen Menschen. Egal, ob du es fühlst oder nicht, ob du dir dessen bewusst bist oder nicht. Vielleicht, weil du bis jetzt keine guten Bibellehren bekommen hast. Du bist eine brandneue Schöpfung in Christus. Und das ist der Name unserer Gemeinde, New Creation Church. Wenn jemand in Christus ist, so ist er eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen, siehe, alles ist neu geworden. Anbetung bedeutet nichts anderes, als dem Vater Worte über seinen Sohn zu sagen. Anbetung bedeutet, ihn an seinen Sohn zu erinnern und daran, wie wunderbar er ist. Es ist, wie wenn du dir Fotos von deinem Sohn oder deiner Tochter ansiehst, wenn sie nicht bei dir sind. Amen. Du liebst es, an sie erinnert zu werden. Es ist ja nicht so, dass du vergessen hast, wie sie aussehen. Selbst wenn sie im selben Haus sind. Es gibt Momente, in denen Justin schläft, Jessica schläft. Und ich gehe durch das Haus, sehe ein Foto von Jessica, als sie etwa 4 Jahre alt war. Und sie sah so engelsgleich aus. Dann denke ich darüber nach, wie schnell die Zeit vergeht. Eltern, ihr kennt das. Man bleibt stehen, denkt daran, wann dieses Bild gemacht wurde und empfindet immer noch Freude. Man verliert die Freude an seinen Kindern nicht. Es ist eine Herzensfreude, sich zu erinnern. Deshalb, wenn du nicht weißt, worüber du mit jemandem sprechen sollst und ihr beide Kinder habt, könnt ihr einfach über sie sprechen. Und das Gespräch blüht auf. Normale Eltern blühen auf. Es gibt natürlich auch Eltern, die keine Verantwortung übernehmen. Aber ich spreche von normalen Eltern. Wir lieben es, über unsere Kinder oder Enkelkinder zu sprechen. Wir reden gerne über sie. Wir können stundenlang über sie reden. Wir schicken sogar Fotos an Leute, die sich vielleicht gar nicht so sehr für unsere Enkel interessieren. Aber wir wollen sie trotzdem zeigen. Wir wollen, dass sie sich auch dafür interessieren, oder? So sind wir doch alle. Gott liebt seinen Sohn. Als Gott Abraham sagte, nimm deinen Sohn, deinen einzigen Sohn, den du liebst, und opfere ihn auf dem Berg Moria, können wir nur erahnen, welchen Schmerz das Herz eines Vaters dabei empfindet. Abraham bekam einen kleinen Vorgeschmack davon, als er seinen geliebten Sohn Isaak auf den Berg Moria brachte. Aber Gott verschonte ihn, nicht wahr? Doch was Gott Abraham ersparte, den ultimativen Schmerz eines Vaterherzens, das ersparte er sich selbst nicht. Und jetzt können wir zu Gott sagen, jetzt weiß ich, dass du mich liebst. Denn du hast deinen Sohn, deinen einzigen Sohn, den du liebst, nicht verschont. Der Apostel der Gnade, Paulus, sagt es so. Er, der sogar seinen eigenen Sohn nicht verschont hat, sondern ihn für uns alle dahingegeben hat. Wie sollte er uns mit ihm nicht auch alles schenken? Verinnerliche diesen Vers. Nimm ihn dir diese Woche als deinen Merkvers. Jedes Mal, wenn du im Stau stehst oder irgendwo warten musst, erinnere dich daran. Er, der sogar seinen eigenen Sohn nicht verschont hat, sondern ihn für uns alle dahingegeben hat. Für wen? Für Sünder. Wie sollte er uns mit ihm nicht auch alles schenken? Wie vieles? Alles. Ich sage dir, manchmal kommt die Gebetserhörung schon, bevor du überhaupt betest, weil du dir auf eine ganz neue Weise bewusst wirst, welch wunderbares Geschenk seiner Liebe er uns gemacht hat. Herr Jesus, wir danken dir, dass du unser guter Hirte bist, der sein Leben für uns gegeben hat. Herr, das sind deine Schafe. Und wir sehen in deinem Wort, dass dieser gute Hirte immer die Verletzten unter seinen Schafen heilt. Er gießt immer das Öl, die Kraft des Heiligen Geistes, in die Wunden und bringt Heilung. Herr Jesus, selbst für diejenigen, die aufgrund von Erziehungsproblemen gestresst sind, dein Wort sagt, er wird seine Herde weiden wie ein Hirte. Er wird die Lämmer tragen und die säugenden Mütter leiten. Du wirst das Öl und den Wein ausgießen, selbst für die Eltern, die wegen ihrer Situation mit ihren Töchtern oder Söhnen gestresst sind. Ich danke dir, Herr, dass du der gute Hirte bist. Herr Jesus, du kennst die Herausforderungen, denen einige dieser wunderbaren Schafe, die du so sehr gesegnet hast, in letzter Zeit gegenüberstanden. Vielleicht in der vergangenen Woche oder im vergangenen Monat. Und Herr, du bist mehr als bereit, das Öl und den Wein auszugießen, um zu heilen und wiederherzustellen. Selbst inmitten unserer Symptome, inmitten unserer Feinde, bereitest du uns ein Festmahl. Im Überfluss, mehr als genug. Und wenn du uns salbst, Herr, dann fließt unser Becher über. Es ist mehr als genug. Herr, ich bitte dich jetzt im Namen von Jesus, sende deine Heilung. Gib das, was die Natur nicht wiederherstellen kann. Im Namen von Jesus, bringe jetzt Heilung, Herr. Gib uns Heilung im Überfluss für diese Situation. Im Namen von Jesus. Amen, amen, amen. Give him praise. Preist den Herrn. Halleluja. Ihr könnt euch setzen. Aber denkt daran, der Herr hört nicht auf zu heilen, nur weil wir sitzen, okay? Er sagt den Engeln nicht, stopp, sie haben sich hingesetzt. Hört auf, das Öl und den Wein auszugießen. Das Öl des Heiligen Geistes. Nein, in Wahrheit heilt Gott oft gerade dann, wenn sein Wort verkündet wird. Das ist der Weg, den Gott festgelegt hat. Wusstet ihr das? Deshalb, wenn ihr eine schlechte Nachricht bekommt, hört so viel wie möglich das Wort Gottes. Es muss nicht eine Predigt von mir sein, sondern eine, die euch anspricht. Aber sie muss Heilung zum Thema haben. Sie darf nicht von jemandem kommen, der behauptet, Gott würde heute nicht mehr heilen. Solche Lehren solltet ihr nicht hören. Wenn Leute sagen, die Tage der Wunder sind vorbei, wissen wir doch, dass es nie um Tage der Wunder ging, sondern immer um den Gott der Wunder. Und er ist immer noch hier. Hört Predigten, denn Gottes festgelegter Weg, wie es im 1. Korintherbrief heißt, lautet, es hat Gott gefallen. Das heißt, Gott hat Gefallen an diesem Weg. Es hat Gott gefallen, durch die Torheit der Predigt zu erretten. Und das Wort erretten ist im Griechischen zozo, was auch heilen, wiederherstellen und ganz machen bedeutet. Retten, heilen, wiederherstellen. Es hat Gott gefallen, durch die Torheit der Predigt zu retten und zu heilen. Es steht da nicht die Torheit der Prediger, Gott sei Dank. Obwohl ein paar von uns dafür qualifiziert wären. Ich selbst auch, okay? Aber es ist die Torheit der Predigt. Denkt mal darüber nach, was Predigen eigentlich ist. Jemand steht vorne und spricht. Gott zeigt uns hier, wie kraftvoll das ist. Jemand spricht, so wie Paulus in der Apostelgeschichte. In Lystra, einer Stadt, saß ein Mann, der von Geburt an gelähmt war. Aber als er Paulus predigen hörte, rief Paulus plötzlich, steh aufrecht auf deinen Füßen, und der Mann sprang auf und wurde geheilt. Was tat er vorher? Er hörte Paulus predigen. Bevor er geheilt wurde, was tat er? Er hörte Paulus zu. Stell dir vor, ein Außenstehender, vielleicht ein Athener oder Mazedonier, hätte das beobachtet. Er würde sich wohl fragen, wie kann so etwas geschehen? Es scheint unsinnig, der Mann spricht nur. Aber sein Sprechen ist nicht wie das Sprechen anderer Menschen. Es ist nicht wie die Reden berühmter griechischer Redner oder Toastmaster, die vielleicht Tipps geben, wie man Erfolg hat. Sie geben dir Anweisungen, die du umsetzen musst. Wenn du sie nicht anwendest, wird es keinen Erfolg geben. Es hängt also immer noch von dir ab. Die Torheit der Predigt hingegen, von der die Bibel spricht, bezieht sich auf das Predigen des Evangeliums. Und das Evangelium heilt dich ohne deine Anstrengung, ohne deine Werke. Es hat nichts mit dir zu tun. Du musst nur zuhören. Aber es gibt eine Art und Weise, wie du zuhören musst. Jesus lehrte uns das im Gleichnis vom Sämann, damit wir das Maximum aus dem Wort Gottes herausholen können. Dieses Gleichnis finden wir in 3 der 4 Evangelien, jedes Mal mit einer besonderen Botschaft. An einer Stelle sagte er: Achtet darauf, wie ihr hört. In einem anderen Evangelium sagte er: Achtet darauf, was ihr hört. Du musst sicherstellen, dass das Thema Christus und sein vollbrachtes Werk ist. Nirgendwo anders wirst du das finden. Du findest es nicht im Fernsehen und auch nicht in den sozialen Medien, außer auf einer christlichen Seite. Der Name von Jesus soll nicht erwähnt werden. Jeder andere Name ist in Ordnung, aber nicht der Name von Jesus. Schau dir Interviews an. Sie schneiden den Namen von Jesus einfach heraus. Ich möchte Gott und meinem Herrn Jesus Christus danken. Und dann nehmen sie einfach das raus, was sie wollen. Die Welt steht nicht für Christus. Wenn Gott etwas über seinen Sohn hören will, dann muss es von uns kommen. Wir sprechen über Jesus. Und je mehr wir über Jesus sprechen, desto mehr freut sich der Vater. Amen. So, let's talk about Jesus. The King of Kings is he. The Lord of Lords supreme. In fact, recently my wife. Meine Frau hat mir neulich eine sehr gut aufgemachte Präsentation in den sozialen Medien gezeigt, in der es um ein Gebet ging. Aber sie bemerkte, dass es nur um Gott, Gott, Gott ging. Derjenige, der das Gebet leitete, wollte offenbar so breit akzeptiert werden, dass er den Namen von Jesus gar nicht erwähnte. Ich sage euch eines: Ohne Jesus könnt ihr keine der Segnungen Gottes empfangen. Wie empfangen wir das ewige Leben, die Vergebung der Sünden und dieses Leben von Gott, das ewig andauert? Amen. Der Tod ist für uns Gläubige wie ein Schlaf. Wir gehen von einer Dimension in die nächste über, von der Erde in den Himmel. Wir leben weiter. Der Körper, den man beerdigt oder kremiert, was auch immer, ist nicht derselbe Körper, den wir bei der Entrückung haben werden. Wir bekommen einen brandneuen Körper. Die wahre Person lebt weiter. Deshalb trauern wir auch nicht wie Menschen, die keine Hoffnung haben, wenn unsere Lieben zum Herrn gehen, weil wir die Wahrheit kennen. Das, was Jesus getan hat, hat den Vater so sehr erfreut. Aber ich möchte, dass ihr versteht, der Vater hat Jesus nicht nur wegen der großen Tat geliebt, die er am Kreuz für uns vollbracht hat. Jesus liebte den Vater und uns so sehr, dass er sein Leben niederlegte. Und dieses Leben wurde zum Sündenopfer für all unsere Sünden. Sie sind alle weggenommen, preis den Herrn. Wir danken Gott dafür, denn Jesus sagte: Darum liebt mich mein Vater, weil ich mein Leben niederlege. Aber das war nur ein weiterer Ausdruck der Liebe, die der Vater immer für ihn hatte. Das ist wie bei meinem Sohn Justin. Neulich erzählte er mir, dass er bei seiner mündlichen Englischprüfung nervös war. Oral exam, English. Während er im Warteraum saß. Aber dann erinnerte er sich: Ich habe daran gedacht, dass mein Vater eine Stunde lang reden kann. Das sagte er. Das gab ihm Mut. Er sagte, ich bin sein Sohn. Das sagte er, ich bin sein Sohn. Wenn mein Vater das kann, kann ich das auch. Und er meinte, dass er die Prüfung gut gemeistert hat. Ich hoffe, dass er mit gut abgeschnitten hat. Vielleicht sogar noch besser. Als er mir das erzählte, hat es mein Herz erfüllt. Natürlich habe ich ihn nicht daran erinnert, dass ich als Schüler gestottert habe und große Angst davor hatte, vor Menschen zu sprechen. Ich habe so gestottert, dass die Lehrer oft sagten, setz dich, setz dich. Ich wollte ihn nicht daran erinnern. Aber ich war so berührt und gesegnet, als er das sagte. Wisst ihr, was ich meine? In diesem Moment habe ich ihn besonders geliebt. Versteht ihr das? Es ist nicht so, dass ich ihn vorher nicht geliebt habe. Aber wenn dein Kind oder Enkelkind etwas Besonderes für dich tut, empfindest du eine besondere Liebe in diesem Moment, richtig? So sagte Jesus, darum liebt mich mein Vater, weil ich mein Leben niederlege. Der Vater hat ihn die ganze Zeit geliebt, aber dieser Akt am Kreuz war die größte Tat, durch die wir alle gerecht gemacht wurden. Wir können nicht vollständig begreifen, welche Qualen Jesus für uns durchgemacht hat. Vor einigen Wochen habe ich darüber gesprochen, wie Jesus im Garten Gethsemane war und die schreckliche Erwartung hatte, am Kreuz zur Sünde zu werden. Und dass der Vater sich von ihm abwenden würde. Gott musste ihn am Kreuz verlassen, weil Jesus unsere Sünden trug. Allein der Gedanke daran ließ Jesus Blut schwitzen. Die Medizin sagt, dass so etwas nur unter extremem Stress passiert. Unter extremem Stress können die Kapillaren platzen. Das ist ein medizinisch belegtes Phänomen. Es gibt einen Begriff dafür. Jesus schwitzte Blut im Garten Gethsemane. Aber das Blut von Jesus ist erlösend, denn er war ohne Sünde. Gott hat seinen Sohn gesandt, um uns mit seinem Blut zu erlösen. Als das Blut von Jesus vermischt mit seinem Schweiß auf den Boden tropfte, erinnerte es an den ersten Fluch, den Adam auf sich zog, unser Vorfahrer Adam. Aber wir sind nicht mehr in Adam, wir sind jetzt in Christus. Als Adam sündigte und Gott sagte, im Schweiße deines Angesichts sollst du dein Brot essen. Richtig? Das zeigt uns, dass Armut kein Segen ist. Adam hatte alles. Und übrigens, Adam hatte mehr als genug. Man mag einwenden, er war ja der erste Mensch. Natürlich hatte er alles. Es gab ja noch keine anderen Menschen. Aber Gott hätte eine kleinere Welt schaffen können. Mit weniger Bäumen und weniger Fischen. Doch Gott schuf die ganze Erde und gab sie einem Mann und einer Frau zu ihrem Genuss. Er gab ihnen weit mehr, als sie brauchten. Jesus hingegen war in der Wüste, in einer Umgebung voller Entbehrung. Er fastete 40 Tage und 40 Nächte, und der Teufel versuchte ihn. Doch Jesus gehorchte Gott. Adam, der erste Mensch, hatte alles und gehorchte nicht. Wie wunderbar ist doch dieser Sohn. Kein Wunder, dass der Vater ihn liebt. Schon als Kind im Alter von 12 Jahren, dem Alter meines Sohnes, war Jesus im Haus seines Vaters. Die Bibel sagt, er liebte es, im Haus des Vaters zu sein. Das lehrt uns etwas. Wenn eure Kinder 12 oder 13 Jahre alt werden, bringt sie ins Haus Gottes. Achtet darauf, dass sie in der Gemeinde sind. Okay. Jesus war umgeben von den Gesetzeslehrern. Und die Bibel berichtet, dass er im Alter von 12 Jahren Fragen stellte und beantwortete. Es wäre unpassend gewesen, wenn er in diesem Alter schon die Bergpredigt gehalten hätte. Es wäre nicht angemessen gewesen, den Pharisäern oder den Gesetzeslehrern zu predigen. Alles, was Jesus tat, strahlte seine Herrlichkeit aus, selbst im Alter von 12 Jahren. Schon damals tat er genau das, was ein 12-Jähriger tun sollte. Und darin zeigt sich die Schönheit von Jesus. Im Alter von 12 Jahren sehen wir ihn im Tempel, wo er Fragen stellte, obwohl er viel mehr wusste als alle um ihn herum. Natürlich wusste er mehr. Er hat das Buch ja selbst geschrieben. Und als die Lehrer des Gesetzes seine Fragen nicht beantworten konnten, fragten sie zurück: Was denkst du, junger Mann? Dann gab er ihnen die Antwort. Die Bibel berichtet, sie waren erstaunt über sein Verständnis und seine Antworten. Es war genau das Richtige für einen Jungen in seinem Alter. Er tat alles zur richtigen Zeit. In allem zeigte sich seine moralische Herrlichkeit. Gott sagt: Seid heilig, denn ich bin heilig. Aber versteht ihr, dass es die Führung des Heiligen Geistes braucht, um die richtige Moral für den jeweiligen Moment zu haben? Ich spreche nicht von situativer Ethik. Lügen bleiben Lügen, Ehebruch bleibt Ehebruch, Mord bleibt Mord. Das ändert sich nicht. Aber ich spreche davon, wie wir die Schönheit des Charakters von Jesus durch unser eigenes Leben sichtbar machen. Es ist die Frucht des Geistes und hat nichts mit unserer Leistung zu tun. Übrigens, Gottes Traum für seine ganze Familie ist, dass wir dem Bild von Jesus gleichgestaltet werden. Dass wir so werden wie Jesus. Manche sagen vielleicht, ja, Jesus war ein netter Mensch. Aber habt ihr gelesen, wie er eine Peitsche machte und die Geldwechsler aus dem Tempel trieb? Wir sollen dem Bild von Jesus gleichgestaltet werden. Er stand für die Unterdrückten ein. Er setzte sich für die ein, die misshandelt wurden. Sie brachten eine Frau, die beim Ehebruch ertappt worden war, und warfen sie vor Jesus. Aber soweit ich weiß, braucht es für Ehebruch 2 Personen. Wo war der Mann? Das Ganze war ein Fall von Missbrauch und Ungerechtigkeit. Die Pharisäer waren nicht an Gottes Gesetz interessiert, sondern wollten Jesus in eine Falle locken. Doch wir wissen, dass Jesus das Gesetz nie brach, sondern es auf vollkommenere Weise erfüllte. Zum Beispiel sagt das Gesetz, dass niemand, der Blutungen hat, sei es wegen einer Krankheit oder bei einer Frau während ihrer Menstruation, jemanden berühren darf, sonst wird die Person unrein. In 3. Mose heißt es, dass es Sünde ist, wenn sie jemanden berührt, denn der Berührte wird dadurch unrein. Aber eine Frau, die an Blutungen litt, berührte Jesus, und anstatt dass er unrein wurde, wurde sie geheilt. Wahrscheinlich litt sie an einer chronischen Blutung, vielleicht durch ein Myom, und schämte sich, in die Öffentlichkeit zu gehen. Außerdem sagte das Gesetz, dass jeder, den sie berührte, unrein würde. Aber sie berührte Jesus, und er wurde nicht unrein. Warum? Weil die Gnade größer ist als das Gesetz. Die Bibel sagt in Johannes 1, aus seiner Fülle haben wir alle empfangen, Gnade um Gnade. Aus seiner Fülle haben wir alle empfangen. Glauben wir das? Eine andere Übersetzung gibt es so wieder. Aus seiner Fülle haben wir alle empfangen Gnade anstelle von Gnade. Gnade um Gnade. Das griechische Wort dafür ist Gnade anti-Gnade. Gnade anti-Gnade. Was bedeutet das? Aus seiner Fülle haben wir alle empfangen Gnade anti-Gnade. Wir denken oft, anti bedeutet gegen. Aber im Griechischen kann anti auch anstelle von bedeuten. Anti, anstelle von. Der Antichrist zum Beispiel heißt so, weil er versucht, den Platz von Christus einzunehmen. Er stellt sich selbst als Erlöser der Welt dar, ist aber ein Betrüger, ein falscher Prophet, ein falscher Messias. Er will Christus ersetzen. Er will den Platz von Christus einnehmen. Viele werden in den letzten Tagen kommen und sagen, ich bin der Christus. Das sind Antichristen, die versuchen, an die Stelle von Christus zu treten. Also Gnade anstelle von Gnade. Die Neues Leben Bibel drückt es so aus. Eine Gnade folgte auf die andere, auf die vorangegangene. Was bedeutet das? Es bedeutet, dass Gottes Gnade niemals aufhört. Hör gut zu, es gibt keinen Moment in deinem Leben und auch jetzt, während du mir zuhörst, heute, diese Woche, diesen Monat, keinen Moment, in dem die Gnade aufhört, zu dir zu fließen. An einer anderen Stelle sagt Paulus, Gott ist mächtig. Wenn man es jedoch genau liest, ist mächtig in den meisten Übersetzungen im Futur. Im Griechischen steht da jedoch, dass Gott jetzt gerade alle Gnade zu uns strömen lässt. Alle Gunst. Was ist Gnade? Unverdiente, unverdienbare Gunst. Gott lässt seine gesamte Gunst in unsere Richtung fließen. Gunst um Gunst. Denn Gnade bedeutet unverdiente Gunst. Gunst von Gott. Es gibt auch Gunst von Menschen. Aber Gnade ist die Gunst, die von Gott kommt, und sie ist unverdient. Sobald eine Gunst abklingt, kommt sofort die nächste. Anstelle der aktuellen Gunst kommt die nächste Gunst. Das ist Gottes Art, uns zu zeigen, dass die Gnade ständig fließt. Ich vergleiche das gerne mit den Wellen des Sees Genezareth. Eine Welle folgt auf die nächste. Welle um Welle. Und noch eine. Ich glaube, Gott zeigt uns durch die Schöpfung vieles. Die Welt spricht von Mutter Natur. Lustigerweise haben die Leute kein Problem mit Mutter Natur, aber Vater Gott stößt auf Widerstand. Mutter Natur, kein Problem. Aber Gott als Vater? Normalerweise gibt es Mutter und Vater, oder? Aber Gott ist nicht mit der Schöpfung verheiratet, er hat sie erschaffen. Gott hat die Schöpfung erschaffen, um auf seinen Sohn und sich selbst hinzuweisen. Amen. Die Schöpfung existiert nicht einfach nur für sich selbst. Jesus hat Beispiele aus der Schöpfung nicht einfach so gewählt wie ein geschickter Redner, sondern weil er diese Dinge erschaffen hat, um durch sie zu lehren. Alles, was Gott erschaffen hat, dient dem Wohl des Menschen. Er hat die Wellen gemacht. Warum bewegt sich das Meer in Wellen und ist nicht einfach ruhig und konstant? Wir wissen es nicht, weil wir erst später auf die Erde kamen. Aber warum Welle auf Welle? Gott sagt, wenn ihr auf mich hört, wird euer Friede sein wie die Wellen des Meeres. Es ist ein Bild, das Gott uns gibt. Warum essen wir Fleisch, das tot ist? Es muss getötet und dann gebraten werden. Ein Tier muss erst getötet werden, bevor das Fleisch fürs Essen zubereitet werden kann, richtig? Der Tod des Tieres geschieht oft gewaltsam. Aber wir denken nicht daran. Wir wollen einfach nur unseren Burger genießen. Doch nachdem das Tier getötet wurde, wird es zubereitet. Und dann dient es uns als Nahrung. Habt ihr das bemerkt? Gott hat es so eingerichtet, dass sogar im Tod Leben steckt. Wie bei Jesus, der für uns gekreuzigt wurde. Das Feuer von Gottes Gericht fiel auf ihn, obwohl es uns hätte treffen sollen. Mich, dich, unsere Familien. Doch Jesus trug unsere Sünden. Es war, als ob der Strahl des göttlichen Gerichts ihn traf, nicht uns. Und weil Gott gerecht und heilig ist, kann er dieselbe Sünde nicht zweimal bestrafen. Er hat sie bereits am Leib seines Sohnes bestraft. Also kann er sie jetzt nicht mehr an uns bestrafen. Gott hat das Essen als Bild angeordnet, um uns immer daran zu erinnern, was Jesus für uns getan hat. Amen. Diejenigen von euch, die Parfums mögen oder Aromatherapie, wissen, dass der Duft von Blumen, Kräutern oder Gewürzen erst freigesetzt wird, wenn sie zerdrückt werden. Sie müssen erst zerdrückt werden, um den Duft freizusetzen. Wenn du eine Blume zerdrückst, entfaltet sie ihren vollen Duft. Warum gibt etwas, das zerstört wird, so viel Wohlgeruch ab? So war es auch mit Jesus. Niemals war er Gott wohlgefälliger als in dem Moment, als er am Kreuz litt. Amen. Dinge müssen oft zerbrochen werden, damit ihr voller Nutzen freigesetzt wird. Alles in der Schöpfung erzählt ein Gleichnis. Was macht ein Bauer, nachdem er den Boden gepflügt hat? Gleich nachdem er gepflügt hat, was macht er? Er sät den Samen in den Boden. Wenn man mal darüber nachdenkt, ist das Einpflanzen eines Samens das Bild eines Begräbnisses. Ein Same, der nicht begraben wird, bringt keine Frucht. Erst wenn der Same stirbt, sprießt er. Das ist ein Bild für die Auferstehung. Eigentlich essen wir jeden Tag ein Bild der Auferstehung. Das Kreuz und die Auferstehung. Gott hat all das so geordnet, damit wir es verstehen. Und wie lange dauerte der Bau der Stiftshütte von Mose? 9 Monate. Warum 9 Monate, verehrte Damen, warum? Ihr verheirateten Frauen wisst warum. Euer Körper ist ein Tempel Gottes. Gott hat es so eingerichtet. Sogar unsere Körper funktionieren in einem 7-Tage-Rhythmus. Alles, was in uns passiert, folgt einem 7-Tage-Zyklus. Ihr Frauen wisst, wovon ich spreche. Wenn dein Kind krank ist und du gehst zum Arzt, sagt er oft, es ist ein Virus, dagegen können wir nichts tun, es wird wahrscheinlich 7 Tage dauern, bis es vorüber ist. Dann fragst du, ist es eine Woche oder 7 Tage? Dann schaut er dich nur an. Manche Krankheiten brauchen doppelte 7 Tage. 14 Tage, bis sie heilen. Und es heißt, dass sich alle 7 Jahre unsere Zellen vollständig erneuern. Stimmt's? Du bist nicht mehr dieselbe Person nach 7 Jahren. Tatsächlich, wenn sich alle 7 Jahre unsere Zellen erneuern, sollten wir eigentlich besser aussehen, gesünder und stärker werden, oder? Aber durch das Gesetz der Sünde und des Todes, das Adam in die Welt gebracht hat, verschlechtert sich unser Zustand mit der Zeit, obwohl es eigentlich eine Erneuerung sein sollte. Es ist ein bisschen so wie mit den alten VHS-Kassetten. Wenn man eine Kopie einer Kassette macht, ist die Kopie nie so gut wie das Original. Und wenn man dann eine Kopie der Kopie macht, wird sie noch schlechter. Je mehr man kopiert, desto schlechter wird das Ergebnis. So ist es auch mit unseren Zellen. Eigentlich sollten sie sich alle 7 Jahre erneuern und dabei besser werden. Aber stattdessen verschlechtern sie sich. Deshalb mache ich in jedem 7. Jahr etwas Besonderes, um dem Altern entgegenzuwirken. Natürlich, ich weiß, wir alle werden älter. Das ist unvermeidlich. Aber darf ich sagen, dass ich an das Prinzip der 7-Jahres-Zyklen glaube? Genau deswegen hat Gott das Sabbatjahr für das Land festgelegt. Alle 7 Jahre. Aber das gilt doch für das Land, Pastor Prinz. Ja, aber bedenke, dein Körper stammt aus der Erde. Gott hat den Menschen aus dem Staub des Bodens erschaffen. Ob wir am Ende begraben oder verbrannt werden, wir kehren letztlich zur Erde zurück. Staub bist du und zum Staub wirst du zurückkehren. Der Unterschied ist, dass wir als Gläubige wiedergeboren sind. Der Tod ist für uns kein Ende, sondern eine Art Abschlussfeier. Ein Übergang zu einem Ort, wo es keinen Kummer, keinen Stress und kein Altern mehr gibt. Für immer jung, für immer stark, für immer gesund, für immer! Und das mit einem verherrlichten Körper. Wir schweben nicht einfach nur umher. Wir haben einen echten Körper. Ist das nicht großartig? Wollt ihr wissen, was der Herr mir über diese 7-Jahres-Zyklen gezeigt hat? Bist du auch in einem solchen Zyklus? Wenn du zum Beispiel 21 Jahre alt bist, befindest du dich im 3. 7-Jahres-Zyklus deines Lebens. Manche von euch sind schon weiter fortgeschritten. Vielleicht sogar schon wie im 70. Jahr Daniels, wenn ihr versteht, was ich meine. Nun, wenn der Körper, also der Staub, nicht alle 7 Jahre zur Ruhe kommt, verschlechtert er sich. Wenn ich von Ruhe spreche, denkt ihr vielleicht an Urlaub, irgendwo hinfahren und entspannen. Aber wahre Ruhe beginnt im Inneren, in deinem Geist und in deiner Seele. Du kannst in Hawaii, Japan oder Österreich sein, an den schönsten Orten der Welt. Aber wenn du innerlich keine Ruhe hast, bringt dir der Ort nichts. Du kannst in einer Umgebung der Ruhe sein. Aber wenn dein Geist überarbeitet ist, du nachts nicht schlafen kannst und im Urlaub ständig deine Kinder ermahnst, dann hast du keine echte Ruhe. Du ermahnst sie sogar, damit sie den Urlaub genießen, obwohl du selbst keine Freude daran hast. Wenn ich schon unglücklich bin, sollen alle es mit mir sein. Ihr wisst, was ich meine. Deshalb muss wahre Ruhe von innen kommen. Dank Gott haben wir diese innere Ruhe bereits. Die Ruhe des Gewissens, die Jesus uns geschenkt hat. Aber es gibt noch eine andere Ruhe, die Gott uns schenken will. Die Ruhe der Seele. Jesus sagt, kommt her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid. Das Wort beladen beschreibt hier eine Last, die bedrückend und erdrückend ist. Wenn du es nachschlägst, wirst du sehen, dass es sich um eine tiefe Belastung handelt. Die Menschen, zu denen Jesus sprach, standen unter dem Gesetz. Sie mühten sich ab, um von Gott angenommen zu werden. Sie kämpften nicht nur darum, ihre Familien zu versorgen, sondern auch darum, Gottes Gunst zu verdienen. Dasselbe gilt auch heute. Viele Menschen fühlen sich belastet und wissen nicht, dass die erste Last, die sie spüren, ein unruhiges Gewissen ist. Jesus starb am Kreuz, um uns diese Last abzunehmen. In erster Linie, um uns Ruhe im Gewissen zu schenken. Wir dürfen wissen, dass alle unsere Sünden vergeben sind. Es gibt kein Schuld- oder Sündenbewusstsein mehr. Preis den Herrn dafür. Jesus sagt, kommt zu mir. Aber wohin sollen wir kommen? Zu einer Formel, zu einer Sammlung von Prinzipien, zu den 10 Geboten? Nein. Zu einer Religion? Auch nicht. Jesus kam nicht, um uns eine Religion zu geben. Er kam, um uns Leben zu schenken, und zwar in Fülle. Er sagte, ich bin gekommen, damit ihr Leben habt und es im Überfluss habt. Aber nur weil jemand Millionen oder sogar Milliarden auf dem Konto hat, bedeutet das nicht, dass er ein erfülltes Leben hat. Man sieht oft, wie solche Menschen leiden. Geld garantiert weder Freude noch Frieden. Stimmt's? Jesus sagt, kommt zu mir, alle, die ihr euch abmüht und schwere Lasten tragt, und ich werde euch Ruhe geben. Das ist die erste Art von Ruhe, die er uns schenkt. Ich werde euch Ruhe geben. Er gibt sie uns. Ich werde euch Ruhe geben. Habe ich recht? Wir haben sie also. Das ist die Ruhe des Gewissens. Als Jesus nach seiner Auferstehung zu seinen Jüngern kam, nachdem er das Erlösungswerk am Kreuz vollbracht hatte, zeigte er ihnen seine Hände und seine Seite. Und was sagte er als erstes? Friede sei mit euch. Das ist der Beweis des Friedens. Meine Wunden sind der göttliche Beleg dafür, dass Gott mein Opfer für euch angenommen hat. Ich bin nicht für meine eigenen Sünden ans Kreuz gegangen, denn ich hatte keine. Ich ging ans Kreuz für dich und für dich. Das sind die göttlichen Quittungen, die für immer bezeugen, dir ist vergeben. Alle deine Sünden sind ein für allemal beseitigt. Gott wird dir deine Sünden nie wieder vorhalten oder dich dafür bestrafen. Nun lebe für den, der dich so sehr geliebt hat. Lebe für seine Herrlichkeit. Amen. Dein Ziel im Leben ist nicht nur irdisch und vergänglich, sondern ewig und himmlisch. Lebe mit einem himmlischen Fokus. Lass dich nicht von dem Spruch täuschen, wer zu himmlisch gesinnt ist, nützt auf Erden nichts. Im Gegenteil, sei himmlisch gesinnt, damit du auf der Erde wirklich nützlich sein kannst, solange du hier bist. Das ist die erste Ruhe, die wir haben. Unsere Sünden sind vergeben. Wir müssen nicht ständig um Vergebung kämpfen. Nein, uns ist bereits durch das Blut von Jesus vergeben. Und das feiern wir im Abendmahl. Das Hauptversprechen des neuen Bundes lautet, ihrer Sünden werde ich nicht mehr gedenken. Aber Jesus spricht von einer weiteren Ruhe. Nehmt mein Joch auf euch. Right, take my yoke upon you. Nehmt mein Joch auf euch. Now, the yoke is, das Joch war damals ein hölzerner Balken, ein Balken, der zwei Ochsen miteinander verband, damit sie gemeinsam arbeiten konnten. On the shoulders of two oxen, okay? Das ist das Joch. Jesus sagt, nehmt mein Joch auf euch und lernt von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig, und ihr werdet Ruhe finden für eure Seelen. Hier gibt es zwei Arten von Ruhe. Die erste Ruhe, die uns geschenkt wird, und die zweite, die wir finden müssen. Das ist die Ruhe der Seele. Viele Christen verstehen die erste Ruhe, die geschenkte Ruhe, aber sie verstehen die zweite Ruhe nicht, die gefunden werden muss. Jesus gibt uns einen Hinweis. Nehmt mein Joch auf euch. Das Joch steht für eine Lehre. Beispielsweise ist in der Apostelgeschichte, Kapitel 15, davon die Rede, dass das Gesetz wie ein Joch ist, das weder die Apostel noch ihre Vorfahren tragen konnten. Alle Apostel waren in Jerusalem zusammengekommen. Paulus und Barnabas waren gerade von einer Missionsreise zurückgekehrt und erzählten, wie mächtig Gott durch Zeichen und Wunder unter den Nichtjuden gewirkt hatte und viele gerettet worden waren. Dann diskutierten die Apostel in Jerusalem darüber, ob die neuen Gläubigen beschnitten werden müssten. Und einige sagten, ja, sie müssen beschnitten werden, wie wir. Wir haben ja auch unseren Wehrdienst geleistet. Versteht ihr, was ich meine? Wir haben die Beschneidung ertragen, so müssen sie auch beschnitten werden. Ich weiß nicht, wo das jetzt herkam. Aber dann stand Petrus auf und sagte, Leute, erinnert ihr euch? Hey, erinnert euch doch mal, Gott hat mich gesandt, wisst ihr noch? Gott hat mich ins Haus von Cornelius geschickt, einem Heiden. Und während ich predigte, ich habe sie nicht einmal nach vorne gerufen, fiel der Heilige Geist auf sie. In dem Moment, als sie glaubten, genau dort, wo sie saßen, erfüllte sie der Heilige Geist und sie begannen alle in Zungen zu sprechen. Das bedeutet, sie wurden gerettet. Also Leute, warum verlangen wir jetzt von ihnen, dass sie sich beschneiden lassen und das Gesetz halten, das jüdische Gesetz? Petrus sagte, weder wir noch unsere Väter konnten dieses Joch tragen. Das Gesetz ist ein schweres Joch, aber Jesus sagt, mein Joch, was ist das? Gnade. Jesus sagt, mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht. Es ist leicht, nicht drückend. Leicht. Leicht. Angenehm und leicht. Leicht. Angenehm. Was auch immer der Herr dir aufträgt, es wird leicht und angenehm sein. Für andere mag es schwer aussehen, aber für dich ist es leicht, weil Gott dir die Gnade dafür gegeben hat. Wenn du das tust, wozu Gott dich berufen hat, wirst du es genießen und es wird leicht und angenehm sein. Wenn du jedoch Dinge tust, für die Gott dir nicht die Gnade gegeben hat, werden sie mühsam und schwer. Ganz anders das, wozu Gott die Gnade schenkt. Ich bete, dass du in den kommenden Tagen immer mehr erkennst, was Gottes Berufung für dein Leben ist. Jeder von uns hat eine Berufung, eine Bestimmung. Aber vergiss nicht, bevor du deinen Auftrag erfüllst, musst du fest in Christus gegründet sein. Verwechsle nie deine Berufung mit Gottes Liebe zu dir. Gott segnet und liebt dich nicht wegen deines Dienstes, sondern weil du in Christus bist. Alles, was du tust, geschieht aus Gnade. Aber Gott ist so gut, dass er dir nicht nur die Gnade gibt, ihm zu dienen, sondern dich auch noch dafür belohnt. Wenn du deine Gaben für Gott einsetzt, sei es als Ordner, Musiker oder in einem anderen Dienst, zur Ehre Gottes, dann belohnt Gott dich. Wir sind bereits durch Gnade gesegnet, aber auch Belohnung kommt durch Gnade. Warum? Weil alles, was wir tun, nur durch die Gnade möglich ist, die Gott uns zuerst gegeben hat. Wenn wir diese Gnade nutzen, belohnt Gott uns dafür, dass wir sie nutzen. Gott belohnt uns dafür, dass wir die Gnade eingesetzt haben, die er uns gegeben hat. Lass mich das nochmal erklären. Gott gibt dir die Gnade. Du nutzt die Gnade für ihn. Amen. Es kostet manchmal Zeit oder Anstrengung, aber du sagst, Gott hat mir diese Gnade gegeben, also nutze ich sie. Wenn jemand fragt, lass uns Golf am Sonntagmorgen spielen, dann sage ich, Sonntag ist mein Tag mit dem Herrn. Und ich tue, wozu immer er mir die Gnade gegeben hat. Und Gott sieht, dass die Gnade, die er dir gegeben hat, nicht vergeblich war. Paulus sagt, seine Gnade, die er an mir erwiesen hat, ist nicht vergeblich gewesen. Amen. Wenn du die Gnade, die Gott dir gegeben hat, einsetzt, belohnt er dich dafür, dass du die Gnade genutzt hast, die er dir geschenkt hat. Kein Wunder, dass die Menschen im Himmel ihre Kronen durch Gnade erlangt haben müssen, um eine ewige Belohnung zu erhalten. Diese Kronen stehen für Autorität und Herrschaft. Sie haben dort eine bestimmte Aufgabe oder Verantwortung. Im Himmel schweben wir nicht einfach umher und singen den ganzen Tag. Es gibt ganze Universen, über die wir herrschen werden. Wusstest du das? Und das hängt davon ab, wie treu du hier auf der Erde warst. Das hat nichts mit der Errettung zu tun. Die geschieht allein aus Gnade durch den Glauben. Aber deine Stellung im Himmel, deine Aufgabe dort, hängt von deinen Werken hier ab. Genauer gesagt davon, ob du die Gnade, die Gott dir gegeben hat, genutzt hast. Wenn ich als 12- oder 15-jähriger Junge jemanden wie mich hier vorne gesehen hätte, hätte ich mir gedacht, das könnte ich niemals tun. Bitte, schick mich nicht da hoch. Ich hätte all mein Geld gegeben, nur damit ich nicht vor die Leute muss. Nichts hat mir damals mehr Angst gemacht, als vor anderen zu sprechen. Selbst nur vor der Klasse zu stehen, war furchtbar. Doch dann gab Gott mir Gnade. Und Gnade bedeutet nicht nur, dass Gott dir schon bei der Geburt gewisse Gaben gibt. Es gibt auch Gnade, die Gott dir später schenkt. Gnade, die dir zu einem bestimmten Zeitpunkt zuteil wird. Amen. Dieser 15-jährige Junge, der stotterte und keinen Satz herausbrachte, bekam irgendwann von Gott die Gnade, vor Menschen zu stehen. Die Nervosität war vielleicht noch da, aber die Gnade trug ihn. Wenn er sprach, flossen plötzlich die Worte. Gott gab ihm die richtigen Worte. Und später gab Gott ihm noch mehr Gnade, um noch mehr Menschen zu erreichen. Übrigens, man kann Bücher schreiben, aber keiner liest sie. Man kann Podcasts aufnehmen, aber niemand hört sie. Doch durch Gottes Gnade, und das meine ich wirklich so, und Gott ist mein Zeuge, passiert es manchmal, dass ich mich frage, warum kommen all diese Leute in die Gemeinde? Und ich bin derjenige, der an diesem Tag predigen soll. Menschlich gesehen fühle ich mich oft immer noch wie derselbe alte Mensch. Verstehst du? So fühle ich mich. Versteht ihr? Aber ich weiß, wenn ich hier stehe, gibt Gott mir die Worte, oft sogar prophetische Worte, die genau das sind, was du in diesem Moment brauchst. Amen. Praise God. Hätte ich als 15-Jähriger ohne Gnade hier gestanden, hätte mich das furchtbar nervös gemacht. Selbst ein Redner, der einfach nur gut reden kann, hätte mich eingeschüchtert. Umso mehr jemand, der dazu noch Gottes Salbung hatte. Denn wer für Gott spricht, muss durch die Salbung übernatürliche Lebensveränderungen und Heilungen bewirken. Das hätte mich damals völlig eingeschüchtert. Egal welche Aufgabe du hast, sei es nach dem Gottesdienst das Geld zu zählen und sicherzustellen, dass alles korrekt und transparent für den Dienst ist. Auch dafür gibt Gott Gnade. Die Aufgabe, dafür zu sorgen, dass alles astrein ist, was die Finanzen betrifft. Die Person, die dafür begabt ist, zählt das Geld nicht mit dem Gedanken, ich wäre jetzt lieber auf dem Golfplatz. Nein, sie tut es gern. Und wenn etwas nicht stimmt, ein Dollar fehlt, setzt sie alles daran, dass alles aufgeht. Wenn es dann stimmt, erfüllt sie das mit tiefer Freude und Dankbarkeit. Ihr Herz ist voller Anbetung und es fühlt sich an, als ob ihre Füße den Boden nicht mehr berühren. Das ist ihr Moment der Freude, wie wir uns freuen, wenn Liverpool ein Tor schießt. Und übrigens, sie werden heute Abend gewinnen. Für sie ist es dasselbe, wenn sie den fehlenden Dollar finden. Ihre Freude ist echt. Andere mögen das nicht verstehen und sagen, wow, du bist so glücklich, nur weil du einen fehlenden Dollar gefunden hast. Aber so ist es. Jeder hat unterschiedliche Gaben. Und wenn wir unsere Gaben einsetzen, erfüllt uns das und schenkt uns Freude. Das ist alles Teil der Gnade. Vor kurzem hörte ich, wie einem sehr wohlhabenden Geschäftsmann, wahrscheinlich einem der reichsten in Singapur, eine interessante Frage gestellt wurde. Er ist Christ und führt ein großes Unternehmen. Man fragte ihn, als christlicher Geschäftsmann. Er ist ein Christ und führt ein großes Unternehmen. Er ist dafür bekannt, dass er Christ ist. Und man fragte ihn, als christlicher Geschäftsmann, der nach Gnade handelt, wie belohnen Sie Ihre Mitarbeiter? Seine Antwort war bemerkenswert. Wir geben ihnen eine Chance. Selbst denen, die nicht gut performen, geben wir ein Jahr. Das ist eine lange Zeit. Sehr gnädig. In manchen Gemeinden hält man nicht einmal ein Jahr durch, bevor jemand gehen muss. Aber für mich stellt sich die Frage, wie bewertet ein christlicher Geschäftsmann seine Mitarbeiter? Wenn es nach Gnade ginge, müsste doch jeder befördert werden, oder? Wenn alles nur nach Gnade ginge, bekäme doch jeder am Jahresende den gleichen Bonus, oder? Doch es funktioniert trotzdem nach Gnade. Wie? Ich schaue auf deine Werke. Ich kenne deine Werke. Als Chef kenne ich deine Arbeit. Ich sehe deine Werke. Ich sehe die Ergebnisse. Ich muss nicht prüfen, ob du die Gnade nutzt oder nicht, denn wenn du die Gnade nutzt, wird es Früchte geben, Ergebnisse, eine Ernte. Wenn du nach Gnade arbeitest, dann sieht man das. In der Liebe, der Freude, dem Frieden und sogar der Einstellung, mit der du arbeitest. Da ist ein Geist der Vortrefflichkeit, wie die Bibel über Daniel sagt. Er war den anderen Statthaltern im Land überlegen, weil ein so vortrefflicher Geist in ihm war. Wie erkennt man diesen vortrefflichen Geist? Wer oder was hat ihm diesen Geist gegeben? Es ist Gnade. Ein Mitarbeiter, der die Gnade Gottes nicht vergeblich empfängt, wird sie nutzen, um etwas zu bewirken. Aber oft hört man, ich will nicht, ich habe keine Lust. Doch als Chef schaue ich nicht auf deine Ich-will-nicht-Einstellung. Ich schaue auf das Ergebnis. Am Ende des Jahres oder am Ende einer bestimmten Zeit schaue ich auf deine Frucht, auf das, was du erreicht hast. Denn du kannst mir nicht sagen, dass du die Gnade Gottes nutzt, wenn ich keine Ergebnisse sehe. Wie könnte ich die Gnade Gottes nutzen und keine Resultate sehen? Gnade ist ein Geschenk des Himmels. Und wo Gnade wirkt, gibt es auch sichtbare Ergebnisse. Es ist wie bei einem Produkt, das du bewunderst und dich fragst, wo wurde das hergestellt? Wenn du dann herausfindest, dass es aus einem bestimmten Land kommt, ändert sich vielleicht deine Einschätzung. Dein Gnadengeschenk hat das Etikett Made in Heaven. Auch wenn deine Gabe ist, Geld zu verdienen. Es gilt nicht nur für die Gabe zu predigen, zu evangelisieren, zu lehren, Lobpreis zu leiten, ein Instrument zu spielen oder die Gabe, andere zu ermutigen, was übrigens eine ganz hervorragende Gabe ist, die Barnabas hatte. Dein Gnadengeschenk trägt den Stempel Made in Heaven. Es trägt alle Fingerabdrücke, Fähigkeiten und die Energie des Himmels. Amen. Amen. Deshalb sagt Jesus im Buch der Offenbarung, wenn er die Gemeinden beurteilt, ich kenne deine Werke. Immer wieder sagt er, ich kenne deine Werke. Er schaut auf das Endergebnis. Er fragt nicht, nutzt du die Gnade? Nein, er schaut auf die Werke. Zum Beispiel sagt er, ich kenne deine Werke und deine Bemühungen und dein standhaftes Ausharren. Werke, Bemühung, Ausharren. Aber im ersten Brief an die Thessalonicher sagt Paulus, wir gedenken unablässig an euer Werk im Glauben und eure Bemühung in der Liebe und euer standhaftes Ausharren in der Hoffnung. Was also fehlte der Gemeinde, die Jesus in der Offenbarung korrigiert? Sie hatten Werke, Sie hatten Bemühung und sie hatten standhaftes Ausharren. Aber sie hatten nicht das Werk des Glaubens, die Bemühung der Liebe und das standhafte Ausharren der Hoffnung. Es fehlten Glaube, Liebe und Hoffnung. Kannst du das erkennen? Und wie bemerkt man, dass diese Dinge fehlen? An ihren Werken. Amen. Ein glücklicher Mitarbeiter bringt normalerweise gute Ergebnisse. Ein lustloser Mitarbeiter hingegen produziert unlustige Ergebnisse. Aber Pastor Prince, du verstehst nicht. Ich habe Gott gebeten, dass ich in einer Gemeinde arbeiten möchte. Du bist an deinem jetzigen Arbeitsplatz nicht treu, aber willst in der Gemeinde arbeiten? Arbeite nicht in dieser Gemeinde, wenn du so denkst. Hier geht es nach dem Prinzip, ich kenne deine Werke. Dieses Prinzip habe ich allen beigebracht, die hier arbeiten. Und wenn sie es noch nicht wissen, hören sie gerade zu. Jetzt wissen sie es. Du denkst vielleicht, was ich gerade tue, hat keinen größeren Sinn. Ich gebe nur Daten ein, ich mache nur Marketing. Ich habe das Gefühl, dass es in meiner Arbeit keinen göttlichen Zweck gibt. Gott, ich bin bereit für deinen Ruf in den Vollzeitdienst. Aber schau dir an, wen Gott in der Bibel berufen hat. Er rief Menschen, die beschäftigt waren, Fischer, die ihre Netze einholten, Hirten, die sich um ihre Schafe kümmerten oder Zöllner, die Steuern einsammelten, wie Matthäus. Gott beruft Menschen, die bereits fleißig sind. Ich sehe nirgendwo in der Bibel, dass er jemanden berufen hat, der nichts zu tun hat. Selbst als Elia einen Nachfolger suchte, fand er Elisa, der gerade mit 12 Jochochsen pflügte. Jesus ging an den Fischern vorbei und sagte, folgt mir nach. Sie ließen alles stehen und liegen. Sie waren beschäftigt, als er sie rief. Vielleicht sagst du, aber Pastor, meine Arbeit hat keinen Sinn. Sie gibt mir keinen Auftrieb. Das Problem ist, dass dir die göttliche Perspektive fehlt. Hör gut zu. Josef arbeitete, um den Pharao reich zu machen. Stimmt das? Ja, das stimmt. Wer profitierte direkt von Josefs Arbeit und Weisheit in Ägypten? Der Pharao. Der Pharao wurde unglaublich reich, während die ganze bekannte Welt unter einer Hungersnot litt. Wegen der Weisheit Josefs gab es Brot in Ägypten. Josef lief nicht davon, um sein eigenes Unternehmen zu gründen. Joseph Incorporated. Josef und seine Brüder. Oder Vater Jakob und Josef. Nein, er war treu. Von dem Moment an, als er Sklave war, schenkte Gott ihm Gnade. Und mit dieser Gnade kam Gunst, eine Gunst nach der anderen, immer wieder. Josef hatte die göttliche Perspektive. Mein Job, und ich glaube, das ist Gottes Wille für mich, ist es, diesem Pharao zu dienen. Aber Josef, dieser Pharao ist ungläubig, er betet Götzen an. Josef antwortet, ja, aber Gott hat mich hier hingestellt. Und dieser Pharao ist mein Chef. Ich akzeptiere seine Religion nicht. Ich weiß, wer mein Gott ist. Aber wenn ich jetzt anfange, mit ihm über Religion zu reden, ohne dass er zuerst die Ergebnisse von Gottes Wirken in meinem Leben sieht, wird er mir nicht zuhören. Meine Aufgabe als sein Angestellter ist es, ihn reich zu machen. Und wie reich er ihn gemacht hat. Bis zu dem Punkt, an dem der Pharao sagte, weißt du was? Ich werde dich befördern. Ich werde dich befördern. Du bist der richtige Mann. Ich sage dir, du bist der richtige Mann. Du bist der richtige. Entschuldigung, Leute. Vielleicht war der Pharao sogar so drauf, wer weiß. Komm her, Josef. Ich hatte diesen Traum. Die Welt kann Träume haben, aber nur Gottes Söhne und Töchter haben die Fähigkeit, die Herausforderungen und Schwierigkeiten der Welt zu deuten. Sie verstehen das Warum hinter dem Was. Man kann einen Privatjet haben, aber ohne Gottes Gnade und Segen kann man trotzdem abstürzen. Man kann ein großes Haus haben, viele Betten, aber nicht schlafen können. Schlafmittel mögen einen ausschalten, aber sie geben einem keinen tiefen, erholsamen Schlaf. Man kann eine große Familie und ein großes Haus haben, aber kein Zuhause und keine Liebe. Geld kann das nicht kaufen, verstehst du? Geld ist nur ein Werkzeug. Erinnere dich daran. Als Gott die Israeliten aus Ägypten führte, gab er ihnen Gold und Silber. Und es war kein Schwacher unter ihnen. Wofür war das Gold und Silber? Es war für den Bau der Stiftshütte bestimmt. Sie sollten das Gold und Silber nutzen, um das Heiligtum Gottes zu bauen. Natürlich blieb auch etwas für sie übrig, aber sie wussten, dass ihr erster Zweck war, Gott zu dienen. Gott macht dich reich, damit du deine Reichtümer einsetzt, um zu dienen. Liebe die Menschen und benutze Geld, aber benutze niemals Menschen, weil du Geld liebst. Solange du Geld als Diener behandelst, brauchst du dir keine Sorgen zu machen. Ich glaube, Gott stellte in diesen letzten Tagen diese Wahrheit wieder her. Manche Christen sagen vielleicht, das ist das Wohlstandsevangelium, aber keine Sorge, Armut ist definitiv nicht heilig. Sonst würde es keinen Sinn ergeben, wenn Gott im Buch Haggai Kapitel 1 sagt, warum kleidet ihr euch und werdet nicht warm? Warum esst ihr und werdet nicht satt? Warum verdient ihr Lohn und steckt ihn in Beutel mit Löchern? Weil mein Haus in Trümmern liegt. Haggai, Kapitel 1. Es ist der Segen des Herrn, den wir brauchen. Und Gott belohnt uns, wenn wir die Gnade nutzen, die er uns zuerst gegeben hat. Ist das nicht wunderbar? Eines Tages werden wir vor dem Richterstuhl Christi stehen, aber nicht, weil er über unsere Errettung entscheidet. Jeder von uns wird gerettet sein. Wenn du vor dem Richterstuhl Christi stehst, und ich komme gleich zum Schluss, ich wusste gar nicht, dass ich schon so lange rede. Für einen 15-jährigen Jungen, der damals gestottert hat, ist das doch was, oder? Also, um abzuschließen, hast du schon einmal darüber nachgedacht, was genau passiert, wenn du vor dem Richterstuhl Christi stehst? Der Richterstuhl Christi hat nichts mit deiner Errettung zu tun. Die ist schon längst gesichert. Beim Richterstuhl Christi geht es darum, ob du die Gnade und die Gaben, die er dir gegeben hat, richtig genutzt hast. Er wird dich entweder dafür belohnen oder du wirst Verluste erleiden. Das ist alles. Und weißt du, wenn wir vor Jesus stehen, vor dem Bema-Sitz Christi. Eigentlich sollte es der Bema-Sitz Christi heißen, denn so steht es im Griechischen. Schon zu Paulus' Zeiten gab es einen Bema-Sitz, vor dem er gestanden hat. Wenn du dort stehst, weißt du, dass jeder Gläubige in seinem verherrlichten Körper dastehen wird? Weißt du, wann das Gericht vor dem Richterstuhl Christi stattfinden wird? Nachdem wir entrückt wurden, nachdem wir unsere neuen Körper empfangen haben. Du stehst dort in deinem verherrlichten Leib und blickst auf das, was du in deinem Leben getan hast. Es geht also nicht um deine Errettung. Preis den Herrn. Ich glaube, dass Gott heute zu einigen von euch gesprochen hat. Ich hatte 15 Verse vorbereitet, aber während der Predigt sind mir andere Verse in den Sinn gekommen. Gott wollte, dass du das heute hörst. Lasst uns jetzt die Köpfe neigen und die Augen schließen. Wenn du Jesus Christus noch nie als deinen Herrn und Retter angenommen hast, dann bist du nicht zufällig hier. Überleg mal, du hättest heute überall sein können. Vielleicht sagst du, mein Freund hat mich eingeladen. Ja, aber warum hat dein Freund dich eingeladen? Warum habt ihr euch überhaupt kennengelernt? Gott hat alles so gefügt, damit du heute hier bist und die gute Nachricht von Jesus Christus hören kannst. Er starb am Kreuz für deine Sünden. Und nicht nur das, er trug auch deine Krankheiten, Schmerzen und Gebrechen an seinem Körper. Durch seine Wunden bist du geheilt. Wenn du heute an Jesus glauben und ihn als deinen Herrn und Retter annehmen möchtest, dann bete jetzt mit mir. Sag, himmlischer Vater, ich danke dir für das Geschenk deines Sohnes. meines Herrn Jesus Christus, der am Kreuz für all meine Sünden, all meine Krankheiten und all mein Gericht, all meine Verdammnis gestorben ist, an meiner Stelle. Ich danke dir, Vater, dass du ihn von den Toten auferweckt hast, als Zeichen dafür, dass meine Sünden für immer weggenommen sind und ich in Christus für immer angenommen bin. Ich stehe für immer in deiner Gunst. Jesus Christus ist mein Herr. Im Namen von Jesus. Amen. Wenn du dies mitgebetet hast, dann bist du jetzt ein Kind des lebendigen Gottes. Du bist eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen. Alles ist neu geworden. Stehen wir gemeinsam auf. Vater, ich danke dir für jeden, der meine Stimme hört. Herr Jesus, du bist unser Hirte und wir sind deine Herde. In deinen gnädigen Händen. Du kennst die kommende Woche bereits, noch bevor wir sie erleben. Geh vor uns her, Herr, und ebne die Wege, die vor uns liegen. Bewahre uns und rette uns vor bösen Tagen, Herr. Herr, ich bete, dass du uns und unsere Familien vor Schaden, Gefahr und den Mächten des Bösen schützt. Im Namen von Jesus. Vater, hilf uns durch deine Gnade, dass wir in dieser Woche so leben, dass Christus verherrlicht wird. So wie wir gesehen haben, wie ein 12-jähriger Junge Gott verherrlicht hat und die Menschen über seine Weisheit erstaunt waren, bete ich, Vater, dass wir in dieser Woche einen ähnlichen Einfluss auf unsere Kollegen, Freunde und Mitschüler haben, wo immer wir sind. Lass uns ein Segen für sie sein. Und gib uns die Gelegenheit, über Jesus zu sprechen. Danke, Vater. Im Namen von Jesus beten wir und alle sagen Amen. Gott segne euch. Bis nächste Woche.